Wo hat sich zu Tode gefallen, an einer grünen Weide, eine Weide, eine Weide. Kuckuck ist tot, hat sich zu Tod gefallen. Wer soll uns denn den Sommer lang die Zeit und Wein vertreiben? Zeit und Weil vertreiben. Ei, das soll tun, Frau Nachtigall, die sitzt auf grünem Zweige, die kleine, feine Nachtigall. Sie singt und springt, ist allzeit froh, wenn andere Vögel schweigen. Wir warten auf Frau Nachtigall, die wohnt im grünen Hage. Und wenn der Kuckuck zu Ende ist, dann fängt sie an zu schlagen.